10. Die kleine Elisabeth sucht ihre Mutter. Wir haben sie in der Abteilung Damenoberbekleidung gefunden. Sie ist jetzt am Informationsschalter im 8. Stock. Die Mutter von Elisabeth soll bitte zum Informationsschalter im 8. Stock kommen.